Zum Tag der Sonne richtete das diplomatische Korps in der TVRK an Genossin Kim Jong-un einen Blumenkorb und einen Glückwunschbrief. Am 13. April übergab der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter des Staates Palästina, Ismail Ahmad Mohammad Hassan, Leiter des diplomatischen Korps, dem Außenminister der TVRK Ri Yong-ho, den Blumenkorb und den Glückwunschbrief für Kim Jong-un.